Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich für die Gruppe Emanzipation und Frieden. Herzlich willkommen. Wir haben heute wieder den Olli Frankovic zu Gast. Das ist für uns eine ganz wichtige Stimme oder einfach politischer Kommentator aus Israel. Er lebt selbst seit vielen Jahren in Israel, schreibt für verschiedene Portale, zum Beispiel Hagalil, aber auch die Jungle World. Und gleichzeitig ist er der Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft hier in der Region Stuttgart, wo auch wir als Emanzipation und Frieden eben ansässig sind und auch häufig gemeinsame Kooperationen haben. Und ja, Olli, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du jetzt circa einen Monat nach dem historischen Geiselabkommen mit uns sprechen kannst und vielleicht mit uns wichtige Hintergründe und Entwicklungen erläutern und diskutieren kannst. Herzlich willkommen. Mich freut es meinerseits, eingeladen worden zu sein. Sehr schön. Dann würde ich sagen, starten wir gleich mit dem ersten Punkt. Vor etwas mehr als einem Monat wurden ja die letzten lebenden israelischen Hamas-Geiseln befreit. Und für viele BeobachterInnen in Deutschland kam der Deal, der ja auch einen teilweisen Rückzug der israelischen Armee aus Gaza mit einschließt, relativ überraschend zustande, nachdem ja viele der vorherigen Annäherungen und Verhandlungen nicht zum Abschluss gekommen waren. Erheblichen Anteil an dem nun erfolgreichen Abkommen hatte die Trump-Administration. Kannst du uns denn beschreiben, wie du vor Ort die Verhandlungen und den Tag der Freilassungen in Israel erlebt hast und wie denn der Deal genau zustande gekommen ist und welchen Anteil die Proteste an dem Zustandekommen des Abkommens hatten und wie der Deal dann konkret umgesetzt wurde? Okay, ich möchte anfangen mit den Protesten. Die haben sich ja im Spätsommer 2024 verschärft. Der Grund war damals die Ermordung von den sechs Geiseln, Hersch und Orit Danino und Eden Yerushalmi und Carmel Gatt und Al-Moksa Roussi. Eine Geisel, der Name mir jetzt nicht einfällt, die ermordet wurden, nachdem sich die israelische Armee ihnen genähert hatte. Und damit hat sich ein Szenario bewahrheitet, vor dem von Experten gewarnt wurde. Und das aufgezeigt hat, dass diese Annahme, man könne die Hamas zerschlagen und die Geiseln lebend retten, widerspricht. Es war eine Annahme, die bis dato zwar angezweifelt wurde, aber mit der Ermordung von den wundervollen Sechs, wie sie bedeuten, wurde offensichtlich, dass diese beiden Kriegsziele nicht vereinbar sind. Die Menschen, die auf die Straße gegangen sind und protestiert haben, zusammen mit den Angehörigen der Geiseln, wollten eine Priorisierung der Geiselbefreiung. Ihre Forderung war, ein Abkommen zu schließen zur Befreiung der Geiseln für ein Ende des Krieges. Ihre Argumentation war, dass die Hamas eigentlich schon von Beginn des Krieges an Bereitschaft signalisiert hat, die Geiseln freizulassen, wenn dafür der Krieg vorbei ist. Kritiker der Proteste haben gesagt, es sei naiv und er würde letztlich ein Interesse der Hamas bedienen, wenn von den Protesten Druck ausgeht, auf die israelische Regierung so ein Abkommen zu erreichen. Das würde Israel in eine schlechte Verhandlungsposition bringen. Es gab tatsächlich damals die Möglichkeit, ein Abkommen zu schließen. Aber wie gesagt, hätte das beinhaltet, den Krieg zu beenden, sich zurückzuziehen. Die Pläne der Regierung waren, Rafiah einzunehmen, was auch dazu geführt hat, dass dann Sinwar ermordet werden konnte, liquidiert werden konnte, dass der Philadelphia-Korridor eingenommen werden konnte. Auf der anderen Seite sind eben diese sechs Geiseln ermordet worden. Also wir hatten hier einen Konflikt, weil die Mehrheit der Israelis die Position geteilt hat, dass es wichtiger ist, die Geiseln zu befreien. Dieser Deal, der hätte diese sechs Geiseln retten können. Und Hersch und Carmel Gatt standen ganz oben auf der Liste der freizulassenden Geiseln bei einem Deal. Wurde dann umgesetzt, zu spät für Carmel Gatt und Hersch, im Januar diesen Jahres. Trump hat nicht nur die 20 Geiseln, die lebenden 20 Geiseln am 12. Oktober zurückgebracht, sondern auch die Geiseln 28, 23 Israelis und noch 5 Thailänder, die im Januar und Februar freigekommen sind. Es war am 19. Januar und am 20. Januar hat Trump seine Präsidentschaft angetreten, hat der Hamas mit der Hölle auf Erden gedroht und über Witkoff Druck auf Netanyahu gemacht und beide Seiten dazu gebracht, dieses Abkommen, das hätte 2024 auch geschlossen werden können, und aber nicht geschlossen wurde, dann schließlich im Frühjahr zu schließen. Das Abkommen sah die Freilassung von israelischen Geiseln, ich glaube 23 und 10 nicht lebenden Geiseln vor, als erste Stufe von einem Stufenabkommen. In der zweiten Phase hätte über die Freilassung der verbliebenen Geiseln verhandelt werden sollen, und das Ende des Krieges, einschließlich eben wieder einer Aufgabe und eines Rückzugs, einer Aufgabe des Philadelphia-Korridors. Und zu dieser zweiten Phase ist es nicht gekommen. Es gibt natürlich je nach Standpunkt jetzt verschiedene Klärungen. Da dafür tatsächlich wollten auf der einen Seite die Israelis haben diese Verhandlungen nicht angefangen, haben bekräftigt, dass sie nicht bereit sind zum Rückzug. Und auf den Vorschlag, dann die erste Phase zu verlängern, ist die Hamas nicht eingegangen. Die wollte ein Ende des Krieges. Die war nicht bereit, dann für eine fortgesetzte Waffenruhe weitere Geiseln freizulassen. Diese Wiederaufnahme der Kämpfe war von der israelischen Seite der israelischen Regierung wurde damit begründet, dass man eine bessere Verhandlungsposition erreichen könnte und dass man Fehler, die man davor gemacht hat, nicht machen würde und dadurch endlich zu einem Sieg über die Hamas kommen würde. Ein Sieg, der versprochen wurde seit Frühjahr 2024. Als Netanyahu verkündet hat, man ist nur noch einen Fußball davon entfernt, die Hamas vollständig zu zerstören. Dann wurde gesagt, das war wegen den Hilfslieferungen und ging nicht und die wurden dann eingestellt und mussten auf öffentlichen Druck dann wieder zugelassen werden. Dann kam irgendwann der Krieg mit dem Iran zu. Die Proteste haben nicht stattgefunden während dem Krieg mit dem Iran, aber wie der Krieg mit dem Iran vorbei war, wurden sie wieder aufgenommen und wurden immer mehr Teilnehmer gezählt bei den Protesten. Es gab auch immer mehr Orte, an denen protestiert waren. Es waren ja nicht nur diese 10.000, 60, 70.000 an den Platz entführten am Wochenende, am Samstag, sondern auch an vielen anderen Orten wurde protestiert und Umfragen haben gezeigt, dass bis zu 4/5 der Israelis für ein Abkommen sind zur Freilassung der Geiseln, auch wenn dafür der Krieg beendet werden muss. Es war klar, dass die Zeit für die Geiseln abläuft und die Proteste haben dann ihren Charakter auch geändert. Die waren sehr staatstragend, würde ich fast sagen, zunächst und nicht konfrontativ und dann hat sich eine Gruppe abgespalten, die dann an nicht weit vom Platz der Geiseln Demonstrationen gemacht haben und dann auch zu Mitteln des zivilen Ungehorsams gegriffen haben und auch die haben Zulauf bekommen. Den Hauptzulauf haben die Proteste bekommen, weil sie verknüpft wurden mit den Protesten der Demokratiebewegung, mit den Protesten gegen die Versuche der Regierung, die demokratischen und rechtsstaatlichen Grundlagen Israels anzugreifen. Und dadurch wurde der Protest auch politisiert. Und er hat sich als Adressaten zunehmend Trump. Die Einschätzung war, dass Netanyahu diesen Krieg nicht beenden möchte, aus Gründen, die mit seiner Koalition zu tun haben. Zwei Koalitionspartner waren nicht dafür zu gewinnen, diesen Krieg zu beenden und auch noch andere Gründe, die da mit rein spielen. Wenn man Krieg hat, kann man keinen Untersuchungsausschuss machen. Wenn man Krieg hat, kann man keinen vernünftigen Korruptionsprozess führen. So haben es die Protestierenden gesehen und sich an Trump gewendet. Sie wollten, dass Trump Druck auf Netanyahu macht, so ein Abkommen entweder zu initiieren oder auf Grundlage des Abkommens, das im Januar, Februar geschlossen wurde, ein Abkommen zuzustimmen und dann aber diese Phasen auch alle Phasen zu machen und nicht nur die erste. Und dann gab es so ein Abkommen, dann kam der Angriff auf die Hamas-Führung in Katar, dann sah es so aus, als ob das diese ganzen dieses mögliche Abkommen torpediert hätte und das war wirklich zerstörend für die Familien. Ich habe in den letzten Monaten viele Kontakte knüpfen können zu Familien. Ich habe mich engagiert für das informelle Forum von den Geiseln mit deutscher Staatsbürgerschaft und hatte dadurch engen Kontakt zu den Familien. Das hat die hart getroffen, dieser Angriff in Katar und diese Vorstellung, dass die Zeit abläuft und jede Anstrengung zu einem Abkommen zu kommen, trotzdem jetzt zerstört ist. Aber es kam dann in einer weiteren Wendung nach der UN-Sicherheitssitzung, hat Trump Netanyahu im Weißen Haus empfangen und ihm einen Plan vorgelegt und ihn mehr oder weniger darauf verpflichtet, diesem zuzustimmen. Dieser wurde dann auch verschiedentlich bewertet. Ich war mir sicher, dass er umgesetzt werden wird, weil ich diese Einschätzung geteilt habe von den Angehörigen und den Israelis, die mit ihnen demonstriert haben, dass die Hamas dem auch zustimmen würde, wenn sie dafür ein Ende des Krieges bekommt. Gleichzeitig war die Hamas unter Druck. Das israelische Militär ist immer weiter vorgerückt. Dann auch noch ein Faktor war zusätzlich zu der Zustimmung der Israelis und Trump konnte die Türkei und Katar und Ägypten dafür gewinnen, Druck auf die Hamas zu machen. Und wie man heute weiß, wurde dafür einiges an Gegenleistung auch versprochen. Die Kataris zum Beispiel haben einen Sicherheitspakt schließen können mit den USA. Die USA betrachten jetzt einen Angriff auf Katar wie einen Angriff auf sich selbst. Das alles hat dazu geführt, dass am 13.10. dann die 20 lebenden Geiseln freigekommen sind. Und es war natürlich, wenn man sich vorstellt, dass wir hier seit dem 7. Oktober damals 2 Jahre und ein paar Tage ständig mit dem Schicksal der Geiseln uns konfrontiert haben und konfrontiert wurden. Und ich hätte um nachts um zwei hätte mich jemand aufwecken können und ich hätte die 20 Namen sagen können und die Namen von ihren Angehörigen und aus ihrem Leben erzählen. Das ist nicht, also man hat sie überall gesehen auf den Plakaten, aber man hat auch ihre Geschichten alle mitbekommen im Fernsehen. Man war auf den Protesten und wer auf den Protesten war, das sind auch Ereignisse, die schwer nachzuerzählen sind. Ich habe so was Intensives, Gefühlsintensives noch nie erlebt. Es war eigentlich verrückt. Die Leute gehen auf die Straße, um etwas zu erreichen, was unmöglich erscheint. Die Weltgeschichte zu ändern, nicht weniger die Straße zu gehen, um eine Terrororganisation dazu zu bringen, 20 Geiseln freizulassen, obwohl die eigene Regierung diesem Ansinnen nicht unbedingt unterstützend entgegengestanden hat. Und trotzdem sind diese Leute gekommen und dann haben Angehörige gesprochen. Es war gleichzeitig entsetzlich und schrecklich und gleichzeitig war es mutmachend und stark und zwar wütend und zwar traurig und die Leute, man hat diese, also das war auch schwer, das war so emotional. Gleichzeitig war es großartig choreografiert mit Filmeinspielungen und Musik und Rednerinnen. Es war etwas, was eine unglaubliche Kraft hatte und auch ausgestrahlt hat. Und ohne drüber spekulieren zu müssen, ob das einen Anteil hatte oder nicht, Trump hat selber gesagt, dass er das gesehen hat und das dazu geführt hat, dass er sich dann einsetzt. Also die Proteste haben Trump dazu gebracht, sein ganzes Gewicht in die Waagschale zu werfen für die Befreiung der Geiseln. Und die C-20 befreiten Geiseln sind jetzt gerade, während wir reden, im Weißen Haus, um sich zu bedanken. Und es wird morgen in allen Zeitungen wird ein Bild geben mit Trump mit den 20 Geiseln. Es gibt kein Bild von Netanyahu oder Herzog mit den 20 Geiseln, weil nie so ein Bild gemacht wurde und weil es nie gemacht werden wird. Weil Netanyahu nur Geiseln und Angehörige trifft, die sich bei ihm bedanken für die Freilassung. Viele tun es nicht aus vorher genannten Gründen. Das war ein überwältigendes Gefühl für alle Israelis, das zu sehen. Es verging ja, also das ist nicht so wie in Deutschland. Das ist irgendwie, man geht auf eine Mahnwache und man beschäftigt sich hier und da damit in den sozialen Medien oder auch in den Medien. Aber im Grunde ist etwas, was die meiste Zeit eigentlich nicht präsent ist. Und hier war es so, dass die Geiseln immer präsent waren. Allein schon, um ein Beispiel zu nennen, wenn ich zum Fußball gehe und ich fahre mit jemand heim und jemand auch von der Fanszene und der nimmt mich Trump mit nach Hause und dann so, ciao, ciao, und nächstes Mal gewinnen wir und das Letzte, was, und dass der Krieg aufhört und die Geiseln zurückkommen. Egal, das war die ganze Zeit Menschen, also ohne, nicht vor Publikum, nicht aufgenommen, nichts. Das war so die gängige Art, sich zu verabschieden, auf dass die Geiseln zurückkommen. Also alles dominierende und alles überschattende Thema in den letzten Monaten. Und natürlich wurde das dann verfolgt und auch zu sehr verfolgt vielleicht, wie sie rausgekommen sind, wie sie in die Krankenhäuser gekommen sind, wie sie ihre Familien getroffen haben. Und Leute befreit, zu denen man in irgendeiner Weise eine Verbindung hatte, gespürt hat und die Dankbarkeit, die man empfunden hat, dafür, dass sie freigekommen sind, galt Trump und galt der israelischen Armee. Die israelische Armee, weil sie den militärischen Druck auf die Hamas gemacht hat und Trump, weil er für sich das als wichtig erachtet hat, dass die Geiseln freikommen und es auch erreicht hat. Es gab ein paar Tage davor, als schon auch denen, die am Anfang gezweifelt haben, klar wurde, dass es passieren wird, haben Witkow und Kuschner auf dem Platz der Geiseln gesprochen. War ich auch mit meiner Tochter, da waren 150 oder 200.000, es war riesig. Und die haben jedes Mal, wenn der Name von Trump erwähnt wurde, gejubelt und applaudiert. Sie haben Witkow auch total irritiert, als Netanjahus Namen genannt wurde, haben alle gepfiffen und Buh gerufen. Auf jeden Fall, das ist nichts, nur vorgeschoben. Es ist eine echte und wirklich empfundene Dankbarkeit gegenüber Präsident Trump, ohne den die Geiseln nicht freigekommen wären. Es war mit der Freilassung der Geiseln, für den sich die israelische Armee auf die sogenannte gelbe Linie zurückgezogen hat. Gazastreifen ist gerade unterteilt. Ungefähr die Hälfte ist unter israelischer Kontrolle, die andere Hälfte noch unter Hamas-Kontrolle. Weitere Punkte dieses Abkommens sehen vor, dass die Hamas entwaffnet wird, dass es eine internationale Truppe gibt, die die israelische Armee im Gazastreifen ablösen soll, die die Entwaffnung der Hamas durchsetzen soll. Und der Gazastreifen soll regiert werden von einer Regierung von Technokraten, der die Hamas nicht angehört. Also die Hamas soll sowohl ihre Waffen verlieren als auch ihre Macht in Gaza und die Israelis sollen sich dafür zurückziehen. Das alles ist noch nicht passiert und ob es passiert, es gibt jetzt eine UN-Resolution, die das genau das auch fordert, die übrigens aber auch von den USA eingebracht und einstimmig bei zwei Enthaltungen beschlossen, vorsieht, einen glaubhaften Weg zu einem palästinensischen Staat zu schaffen. Also es gibt jetzt ein paar Themen, das ist natürlich etwas, was die Israelis ablehnen. Die Hamas lehnt ihre Entwaffnung ab. Man weiß nicht, wie es weitergeht, aber diese Leute sind frei. Das ist unglaublich. Die sind frei, die leben. Das sind 20 lebende Geiseln, die rausgekommen sind. Und das allein dieser Teilaspekt ist ein großer Erfolg. Und es kamen außerdem noch 25 von 28 nicht lebenden Geiseln zurück, was eine höhere Zahl ist, als Experten vermutet haben, dass zurückgebracht werden würden. Dieses Thema ist auch ganz wichtig. Es ist in Israel sehr wichtig, dass sie ihre auch nicht lebenden Angehörigen zurückbekommen, um sie in Israel, in dem israelischen Grab begraben können, dass sie eine würdevolle Beerdigung haben und dass sich für sie ein Kreis schließt. Das weiß ich von Angehörigen von nicht lebenden Geiseln, die inzwischen zurückgebracht wurden, wie wichtig ihnen dieses Ansinnen war. Man sieht es auch, ich weiß nicht, ob es in Deutschland berichtet oder in ganzen sozialen Medien sind, wenn nicht lebende Geiseln überführt werden, dann stehen da hunderte Israelis und bilden ein Spalier für diese. Auf den Beerdigungen sind Tausende. Das ist alles andere als ein Thema, das die Familien und den weiteren Familienkreis berührt. Das berührt das ganze Land und alle seine Bewohner. Das war damals im Januar und Februar auch schon so. Das war eine unglaubliche Euphorie, hier zu sehen, wie diese Geiseln zurückkommen. Je mehr man sich mit dem Thema auch beschäftigt, und man hat sich 2 Jahre damit beschäftigt, das ist ja nicht so, man kann es ja nicht rationalisieren. Das sind Bedingungen, diese, also das ist ja den, das haben die da erlebt in den Tunneln, das war der Holocaust, den die da durchgemacht haben. Und dann, wie gesagt, das war was, was die Leute, auch wenn sie keine Bindung hatten, direkt zu den Leuten, sondern nur übers Fernsehen vermittelt oder über die Medien vermittelt, über die Plakate vermittelt, dann trotzdem in sich gespürt haben. Ich danke dir, Olli, für deine Analyse und aber auch gleichzeitig für den, ja, einfach auch wirklich emotionalen Einblick in die Situation da vor 5 Wochen. Du hast es eben schon gesagt, es wurden noch immer nicht alle sterblichen Überreste getöteter Geiseln konnten an Israel zurückgegeben werden. Und gleichzeitig hat man auch gesehen, nachdem die israelische Armee sich aus Teilen des Gazastreifens zurückgezogen hat, wie dann doch auch sofort die Hamas gegen Vertreter rivalisierender Gruppen vorgegangen ist und auch gegen Zivilisten. Und ja, mich hat in dem Zusammenhang besonders schockiert, wie gleichgültig die Weltöffentlichkeit eigentlich darauf reagiert hat. Also für mich bleibt da ein bisschen ein ambivalentes Bild zurück. Deswegen möchte ich dich gerne fragen, wie du jetzt retrospektiv nach 5 Wochen den Deal bewertest und auch vor allem ja so ein bisschen die Bedrohungslage einschätzt, die ja aktuell besteht oder die sich entwickeln kann aus Gaza für Israel. Also diese recht unterschiedliche Wahrnehmung, überrascht davon zu sein, dass die Hamas Leute am helllichten Tag, wie man sagt, auf der Straße abknallt. Da ist niemand hier überrascht. Die sind am 7. Oktober in die Kibbuzim eingefallen und haben Kinder getötet und haben Kinder verbrannt und Frauen zu Tode vergewaltigt. Das sind die letzten Monster. Und ihnen sind ja viele palästinensische Zivilisten nachgefolgt, die sich dann entweder geplündert haben oder sich an den Gräueltaten noch beteiligt haben. Es wurden nicht alle Menschen, die entführt wurden, wurden von der Hamas oder vom Dschihad entführt. Die wurden auch von Zivilisten entführt. Ich habe mit der Mutter geredet, von deren Sohn von Zivilisten entführt wurde und dann im Gazastreifen an Dschihad verkauft wurde. Macht sich über solche Leute keine Illusionen hier. Man will sie eigentlich auch nicht haben auf der anderen Seite. Das gab eine hohe Zustimmung für die Idee von Trump, dass die sich möglichst eine andere Bleibe suchen sollen. Gut, wenn jemand überrascht ist jetzt noch, es gab die Aussagen von den Geiseln. Es gibt unzählige Aussagen von Geiseln, die berichten, dass das zwischen Terroristen und Zivilisten nicht klar zu unterscheiden ist, bis hin zu Geiseln, die sagen, dass oder Überlebenden von Geiselhaft, die sagen, dass sie dort im Gazastreifen alles Terroristen sind, also man hat es mit einer feindlichen Bevölkerung auf jeden Fall zu tun. Was ja natürlich das Vielleicht kam die Illusion dadurch zustande, dass man gesehen hat, die Israelis demonstrieren gegen ihre Regierung, ja. Und dann gab es ja vielleicht Leute, die das in Verbindung gebracht haben mit diesen weltweiten Protesten für eine Waffenruhe. Aber das sind ja zwei völlig unterschiedliche Ereignisse. Hier haben die Leute demonstriert mit Israel-Fahnen in der Hand, weil die Hamas hassen, haben die Angehörigen von der Geiseln. Sich halt vorstellen, das ist eine Terrororganisation, die ihre Angehörigen in einer Art und Weise gequält hat, die man gar nicht nacherzählen möchte. Diese Forderung, den Krieg zu beenden, war eine Konzession, war ein Entgegenkommen, weil man die Geiseln zurückhaben wollte und nicht aus irgendeiner Sympathie für die andere Seite geboren. Jetzt sind die Geiseln, die Lebenden zurück und die meisten von den nicht mehr lebenden Geiseln. Und jetzt ist an der Hamas, entwaffnet zu werden und jede Macht, die sie in Gaza hat, zu übergeben und keine Rolle mehr zu spielen in Gaza. Und das ist natürlich etwas, woran die Israelis ein großes Interesse haben und dessen Sicherheitsbedürfnis ist von den Israelis. Das heißt, die Israelis sind in dieser Frage nicht gespalten. Wenn es möglich wäre, soll die Hamas möglichst morgen noch angegriffen und vernichtet werden. Aber man muss sich damit abfinden, dass eben das so gekommen ist, wie man es haben wollte. Die Geiseln sind frei und der Krieg ist vorbei und die Amerikaner haben kein Interesse daran zu sehen, dass der Krieg wieder aufflammt. Und die Hamas hält die sterblichen Überreste von drei Geiseln, von denen die Israelis sicher sind, dass die Hamas weiß, wo sie sind, zurück, mutmaßlich, um diese nächste Phase ihre Entwaffnung und die Machtübergabe hinauszuzögern. Das werden sie natürlich nicht ewig schaffen. Und dann ist die große Frage, ob das den Israelis möglich sein wird, den Amerikanern lernen, dass sie durch die, dass das ihnen wiederum das Recht gibt, die Hamas weiter zu bekämpfen. Das Problem bei solchen Verträgen oder bei diesem 20-Punkte-Plan ist, dass es alle möglichen Seitenverträge gibt. Ja, und die sind uns nicht bekannt oder nur zum Teil bekannt und zum Teil werden Sachen erst bekannt. Es war aber so, dass die Israelis auf zwei tödliche Angriffe von der Hamas im Gazastreifen zwar mit Gewalt reagiert haben, aber immer dann ihre Angriffe nach einem Tag, eineinhalb wieder eingestellt haben auf amerikanischen Druck. Die Amerikaner meinen es wirklich ernst. Das ist der einzige Erfolg, den Trump in seiner ganzen Präsidentschaft bisher vorweisen kann. Wir haben jetzt also diese ganze Frage, ob die israelische Hauptstadt Jerusalem oder Tel Aviv ist, ja, die kann man inzwischen beantworten, das ist Kiryat Gat, weil da haben die Amerikaner so ein Kommandozentrum eingerichtet. Da sitzen 200 amerikanische Soldaten und dann noch Soldaten aus allen möglichen anderen Ländern. Und da wird bestimmt, was im Gazastreifen passiert. Die Israelis haben das selber nicht mehr, haben das nicht mehr selber in der Hand. Dann passieren drumherum jetzt im Zuge dieses Abkommens so Sachen wie, dass Saudi-Arabien jetzt F-35 Kampfflugzeuge bekommt, ohne sich im Gegenzug dazu verpflichten zu müssen, den Abraham-Abkommen beizutragen. Es gibt diesen Sicherheitspakt zwischen den Katar und den USA. Katar und die Türkei sind zunehmend aktiv jetzt auch im Gazastreifen. Ich darf daran erinnern, dass die Unterstützung von Katar für die Hamas überhaupt die Hamas befähigt hat, militärisch den Überfall am 7.10. zu machen. Das ist jetzt keine perfekte, um es vorsichtig zu sagen, Konstellation. Die Türkei hat auch F-35 Kampfflugzeuge bekommen. Und was sonst noch ausgemacht wurde zwischen den Seiten, von denen wir vielleicht nichts wissen, weil es war ja klar, wenn die Hamas diese 20 lebenden Geiseln aufgibt, muss er dafür irgendwas bekommen haben, als Garantie, dass die Israelis danach nicht eben wieder anfangen, sie anzugreifen. Und wie gesagt, bisher erlauben die Amerikaner keine Neuaufnahme des Krieges, sondern erlauben nur punktuelle Vergeltungsschläge. Wie das weitergehen wird, ist, wie gesagt, schwer zu sagen, aber das, was man bisher sehen kann und was bisher passiert ist, einschließlich der Entschuldigung von Netanyahu an die Kataris dafür, dass Israel die Hamas-Führungsspitze in Katar angegriffen hat, sind schon Indikatoren, dass den USA diese Waffenruhe jetzt eventuell auch und das Verhältnis zu den arabischen Staaten und zur Türkei nicht unbedingt unwichtiger ist als ihr Bündnis mit Israel. Beziehungsweise da wird gerade versucht, so ein Spagat zu machen. Die Saudis bekommen die F-35, aber dann schieben die Amerikaner nach, die werden irgendwelche Features nicht haben, wie die Israelis haben, dass die Israelis die militärische Überlegenheit weiter beibehalten. Aber wie gesagt, das sind Entwicklungen, von denen wir nicht wissen, was wer wem nicht öffentlich versprochen hat. Es gibt so ein bisschen das Gefühl hier in Israel, dass man ein Stück weit seine Souveränität hergegeben hat. Aber wie gesagt, und nochmal als Referenz zu dem, was ich in der ersten Frage gesagt habe, es ist das, was man wollte. Man wollte, dass die Geiseln freikommen und man hat die Geiseln frei bekommen und hat es eben mit einer Situation zu tun, die jetzt gerade ungut ist, was, wo man dann auch sagen kann, dieses Abkommen, also dafür, dass die Hamas noch den halben Gazastreifen jetzt regiert und da die ihre Herrschaft aufrechterhält und sogar auch festigt, die Israelis sich aus der Hälfte vom Gazastreifen zurückgezogen haben und jetzt gerade die Amerikaner verhindern, dass der Krieg von neuem beginnt, ist ein Abkommen, das man hätte schließen können und die Situation, wie sie jetzt ist, rechtfertigt nicht dieses Weiterkämpfen seit Ende März. Das Versprechen ist von Seiten derjenigen, die entschieden haben, dass weiter gekämpft wird, statt ein Abkommen zu schließen, dass die Entwaffnung der Hamas auf jeden Fall geschehen wird. Wie gesagt, also wenn jemand sagt, er weiß genau, was passiert ist, da wäre ich dann schon vorsichtig. Das ist auf jeden Fall jetzt, das ist auf jeden Fall jetzt die Konstellation, wie sie jetzt ist. Hamas zögert heraus, diese zweite Phase, wie man es nennen kann, Punkte, die als nächstes relevant wären, ihre Entwaffnung und ihren Machtverzicht. Die Israelis bestehen darauf, dass die Hamas entwaffnet werden wird und ihre Macht abgeben wird, wie in dem Abkommen beschlossen. Gleichzeitig möchten die Amerikaner nicht, dass der Krieg neu anfängt. Also das ist etwas, das kann man auch nicht so, auch wiederum nicht so auflösen. Da sind zu viele innere Widersprüche. Danke, Olli. Genau, über vieles haben wir schon gesprochen. Du hast uns einerseits sehr eindrücklich geschildert, wie in Israel die Sicht auf Trump und seine Administration und deren Rolle in dem Zustandekommen des Deals war. Andererseits haben wir auch schon ja über das Forum der Geiselangehörigen als wichtigster zivilgesellschaftlicher Faktor auf die erfolgreichen Verhandlungen gesprochen. Mich würde interessieren, wie du die aktuelle Situation der Netanyahu-Regierung einschätzt. Also die allgemeine Zufriedenheit ist natürlich sehr niedrig, aber siehst du denn aktuell Chancen für eine ehrliche Aufarbeitung einerseits der Geschehnisse und Versäumnisse, die zum 7. Oktober geführt haben, auf der Ebene der Sicherheitsbehörden? Das wäre ja der nächste Schritt, der anstehen müsste. Und auch die großen rechtsstaatlichen Aufarbeitungen, die anstehen zur Korruptionsaffäre. Und natürlich, wie bewertest du vor dem Hintergrund die großen politischen, die Konfliktlinien wie die Wehrdienstreform und auch die Justizreform? Das würde mich interessieren, wie da der Stand ist aus deiner Sicht. Wir hatten, ich sage so, die große Frage, die sich gerade stellt, wir hatten über 2 Jahre lang den 7. Oktober. Also wir hatten den 7. Oktober und dann in den Wochen und Monaten danach hatten wir immer noch den 7. Oktober. Im Grunde hatten wir den 7. Oktober noch bis vor einem Monat. Und jetzt ist die Frage, ob wir vom 7. Oktober zum 8. Oktober gehen und weitergehen oder ob wir zurückfallen in den 6. Oktober. Was war am 6. Oktober, am Vorabend von dem 7. Oktober? Gab es diese krassen innerisraelischen Auseinandersetzungen, die mutmaßlich die Hamas auch mit ermutigt haben, diesen Überfall zu wagen. Und Auseinandersetzungen, die scharf geführt wurden, zum einen über das Verhältnis von Religion und Staat und die Lastenverteilung, im Besonderen der Wehrdienst, eine Ultraorthodoxe sind in Israel vom Wehrdienst befreit gewesen. Das oberste Gericht hat dem ein Ende gesetzt und drängt auf die Verabschiedung von einer Wehrpflicht. Gesetz, die Ultraorthodoxen drängen darauf, dass gesetzlich festgelegt wird, dass sie nicht Wehrdienst leisten müssen. Für die zionistischen Parteien, auch rechte zionistische Parteien, ist es nicht akzeptabel, allen voran für die Partei von Lieberman und von Lieberman. Diese Auseinandersetzung hat dazu geführt, dass Israel so oft gewählt hat, weil trotz rechter Mehrheit, also trotz einer überwältigenden Mehrheit von rechten Parteien, es keine Regierung gebildet werden konnten, weil dieser Streit über die Wehrdienst für Ultraorthodoxe das verhindert hat. Die einen haben die Bedingungen zu Bedingungen gemacht, die Ultraorthodoxen für eine Regierungsteilnahme. Dass ein Gesetz verabschiedet wird, dass sie gesetzlich befreit von der Pflicht, Wehrdienst zu leisten. Andere rechte Parteien haben zu Bedingungen gemacht, dass ein Gesetz verabschiedet wird, dass alle gleichermaßen zum Wehrdienst verpflichtet. Es sind seit Ewigkeiten versucht, irgendwelche Kompromisse zu finden. Der 7. Oktober und der Krieg vor allem hat aufgezeigt, den meisten Israelis aufgezeigt und den meisten Wählern auch von der Likud-Partei und von den Nationalreligiösen aufgezeigt, dass es unbedingt notwendig ist, die Ultraorthodoxen zu rekrutieren. Netanyahu, der die Ultraorthodoxen in der Regierung braucht, muss, um sie in der Regierung zu halten. Zurzeit sind sie übrigens nicht in der Regierung. Es gibt gerade in Israel keine Regierung mit einer Mehrheit. Die israelische Regierung hat gerade nur 50 von 120 Sitzen, weil die Ultraorthodoxen gerade nicht, die sind in der Regierungskoalition, aber nicht in der Regierung. Auf jeden Fall muss deren Zustimmung für irgendwelche Gesetze gerade die ganze Zeit erkauft werden, ja. so Deals, ihr stimmt für unser Gesetz und wir tun euch dafür diesen und jenen Gefallen. Netanyahu will die zurückhaben in die Regierung. Er hat den Vorsitzenden vom Außen- und Sicherheitsausschuss, der beauftragt ist, ein entsprechendes Gesetz zu formulieren, geschasst, nachdem der sich nicht bereit erklärt hat, einen Entwurf zu machen, der die meisten Forderungen der Ultraorthodoxen erfüllt. Und es ist eine der ganz großen Auseinandersetzungen und scharf geführten Auseinandersetzungen. Vor ein paar Wochen haben 200 oder 300.000 Ultraorthodoxe gegen die Wehrpflicht für Ultraorthodoxe demonstriert. Krasse Mehrheit der Israelis ist dafür. Und wie gesagt, für Netanyahu schwierig. Viele von seinen Wählern, das sind Likud-Wähler, das sind im Grunde auch Familien, die ihre Kinder in die Armee schicken, die davon betroffen sind. Die Reservisten Israelischen haben seit dem 7. Oktober im Schnitt über 150 Tage Reserve geleistet, manche 300 und manche 400 Tage. Da ist die Akzeptanz dafür, dass man ganzen Sektor irgendwie, obwohl die Armee sagt, sie braucht Soldaten, dann zugesteht, dass sie nicht dienen müssen. Diese Akzeptanz ist nicht da. Das heißt, er muss da einen Spagat schaffen. Und wenn diese Regierung zerbricht vor den vorgesehenen Wahlen Ende des Jahres, dann deswegen, was gut passieren kann. Die andere Auseinandersetzung hat die Justizreform betroffen, beziehungsweise das Vorgehen der Regierung gegen die Gewaltenteilung, das oberste Gericht, gegen die Oberstaatsanwältin, gegen die freien Medien, gegen die Armeeführung, gegen was diese Leute, und ich war auf deren Demonstration, ich habe ihnen zugehört, den Deep State nennen. Die sagen, ja, hier in Israel wurde eine rechte Regierung gewählt und die, die verloren haben, die Linken, können sich mit ihrer Niederlage nicht abfinden und sabotieren jetzt die rechte Regierung über die Institution, die sie schon ewig irgendwie, in denen sie sich schon ewig eingenistet haben. Es ist ein Kampf, den sie führen nach ihrem Empfinden, die Rechten gegen die israelische Eliten, gegen die Elitenherrschaft. Das ist, wer denkt, es hört sich so ein bisschen an wie in Amerika. Ich finde den Vergleich hilfreich, um zu verstehen, was hier passiert. Und diese Konflikte, also diese eine Seite kämpft gegen die Eliteherrschaft, die andere Seite gegen den Abbau von demokratischen und rechtsstaatlichen Prinzipien und Institutionen. Der 7.10., der wie gesagt mutmaßlich auch deswegen passiert ist, weil es diese in der israelischen Auseinandersetzung gab, war in den Wochen und Monaten danach vergessen, als ich pflücken war. Da war ich mit orthodoxen Pflücken und mit Siedlern und mit irgendwelchen Hippies und Studenten aus Tel Aviv. Das hat alles keine Rolle gespielt. In den Wochen und Monaten nach dem 7. Oktober, das war ein unglaubliches Gefühl des Zusammenhalts. Und natürlich dann auf der Metaebene wurde dann auch gesagt, es ist eine Katastrophe. Aber man muss jetzt irgendwie daraus lernen und man darf es nicht mehr dazu kommen lassen, dass man wieder solche Auseinandersetzungen hat. Es gibt ja sogar eine biblische Referenz dafür. Damals der Fall von Jerusalem, als die Römer Jerusalem erobert haben. In der jüdischen Erzählung geht es darauf zurück, dass die Juden sich selber geschwächt haben durch einen Bruderkrieg in der Zeit. Okay, man will sowas nicht mehr haben. Davon ist heute nichts mehr übrig. Im Gegenteil. Also nicht nur, dass es die Justizreform und den Angriff auf die Presse und so auf Steroiden gerade gibt. Was hier entbrannt ist, auch ist ein Kampf um den Narrativ, der ungefähr an den gleichen Bruchlinien die israelische Bevölkerung teilt. Warum ist es passiert? Wer hat Schuld dran? Wie wurde der Krieg geführt? Warum kamen die Geiseln erst so spät frei? Und da gibt es gerade ganz widerstreitende Erzählungen. Es geht so weit, dass die Regierung den Namen vom Krieg geändert hat. Ein Beispiel. Der Krieg der Eisernen Schwerter. Bei den meisten Israelis ist der Krieg des 7. Oktober mit der Referenz auf den 7. Oktober. Die Regierung hat den jetzt umbenannt und gesagt, das ist der Krieg der Auferstehung. Ja? Und es ist ja nicht nur ein anderer Name, sondern es ist auch ein anderer Narrativ, der damit verbreitet werden soll, ja, der den 7. Oktober als eines von vielen Ereignissen sieht in den letzten 2 Jahren, die aber vor allem darauf bezogen werden, dass sich die Sicherheitsarchitektur im Nahen Osten verändert hat und die eine Erfolgsgeschichte ist, ja. Weil jetzt das iranische Regime geschwächt ist und weil die Hisbollah stark geschwächt ist und die Hamas geschlagen ist. Den Angehörigen von Gefallenen ist es zum Teil sauer aufgestoßen. Die haben erklärt, dass Teufel passieren wird, dass jemand kommt und auf den Grabstein von ihren Liebsten Änderungen vornimmt. Wenn der Name von dem Krieg geändert wird, muss er überall geändert werden. Also ein Beispiel für diese Auseinandersetzung, die es gerade über die Deutung gibt, auch über die Geiselfreilassung. Wie gesagt, die Geiseln und ihre Angehörigen die sich nicht bei Netanyahu bedankt werden, werden scharf angegriffen von in rechten Medien, von Rechten. Die sagen, dass Netanyahu die Geiseln zurückgebracht hat. Andere sagen, Netanyahu hat sie im Stich gelassen, er hätte sie schon viel früher zurückbringen müssen. Was man jetzt bräuchte, um das Ganze überhaupt aufarbeiten zu können, wäre ein staatlicher Untersuchungsausschuss, der auch vom Gesetz vorgeschrieben ist. Und die Regierung will diesen unbedingt verhindern. Was jetzt die nächste große Auseinandersetzung sein wird und was die nächsten großen Proteste sein werden. Jetzt am Samstagabend wird es einen Protest geben, auf dem die sechs Oppositionsführer sprechen werden. Da werden unglaublich viele Leute kommen. Die Forderung, ein staatlicher Untersuchungsausschuss. Für die Regierung, die will keinen staatlichen Untersuchungsausschuss. Also es mag ja irgendwie nicht mehr, oder man hat es ja irgendwie akzeptiert, aber eigentlich ist es eine ganz verrückte Situation, die wir haben, wo sowas passiert, wie am 7. Oktober passiert ist, dieses ganze Versagen von Militär und Geheimdienst und auch von der Politik und die Leute, die Verantwortlichen, jetzt die meisten, die in Position waren im Militär und Geheimdienst, die am 7. Oktober jetzt nicht mehr in ihren Positionen sind, die dann irgendwann zurückgetreten sind oder gefeuert wurden. Aber derjenige, der Premierminister war und seine Regierung am 7. Oktober, die sind immer noch da. Und die haben jetzt beschlossen, dass diejenigen, dass das nicht ein staatlicher Untersuchungsausschuss sein kann, weil im staatlichen Untersuchungsausschuss würde der Präsident des obersten Gerichts vorstehen. Und der, so sagen sie, ist nicht akzeptiert von der Hälfte der Bevölkerung. Ja, das ist einfach so. Also warum ist der nicht akzeptiert bei ihren Unterstützern? Weil sie dieses oberste Gericht seit dem Bekanntgabe von dem Justizreform am 4.1.23 irgendwie ständig weiter diskreditiert haben. Der wurde nicht eingeladen, als Trump in der Knesset gesprochen hat gegen das Protokoll und so weiter. Es stimmt aber, übrigens stimmt die Zahl aber nicht, weil 3/4 Israelis wollen staatlichen Untersuchungsausschuss. Okay, diese Hardcore-Unterstützer von der Regierung würden tatsächlich das nicht akzeptieren. Und dann sagen die Rechten, überhaupt, das ist keine Option, weil das oberste Gericht und die Oberstaatsanwälte sind die, die als allererstes untersucht werden müssen. Also das ist auch dieser Kampf um das Narrativ, das Gericht ist schuld, die Oberstaatsanwältin ist schuld, Rabin ist schuld. Wegen Oslo, also es gibt alle möglichen Schuldigen, aber halt nicht die Regierung. Und deswegen hat die Regierung jetzt beschlossen, dass Minister, ein Rat von Ministern, sieben Minister, glaube ich, sollen jetzt beschließen, wer diesem Ausschuss angehört und welches Mandat er bekommt. Diesem Ministerrat, der das beschließen wollte, gehört Ben-Gvir an, der nicht wollte, dass ein Abkommen geschlossen wird zur Geiselbefreiung, dem Smotrich an, der nicht wollte, dass ein Abkommen geschlossen wird. Zur Geiselbefreiung, dem gehört Eliyahu an, der vorgeschlagen hat, dass man eine Atombombe auf Gaza wirft und dadurch irgendwie diesen großen Anteil mit davon hatte, dass Israel international diese belangt wird vom Nationalen Strafgerichtshof, das Rhetorik und andere Minister, die auch keine rühmliche Rolle gespielt haben, weder vor dem 7.10. noch während dem 7.10. Dieser Ausschuss, was auch immer die beschließen werden und was auch immer von den Ausschuss beschließen werden und was auch immer von Mandat, der wird von der Mehrheit der Israelis nicht akzeptiert werden. Der Regierung ist trotzdem total wichtig, sowas zu machen, weil wenn sie nicht gewählt wird wieder, dann würde die neue Regierung auf jeden Fall einen staatlichen Untersuchungsausschuss einsetzen. Das hat sie auch schon gesagt. Es gibt einen ganz extrem geführten Kampf um das Narrativ. Was ist passiert und so weiter. Jetzt ist die Sache in Israel so, dass diese Medienlandschaft, das ist nicht so wie in Deutschland, dass sie sich so mehr oder weniger, dass sie sich unterscheiden und ist mehr links und ist rechts, aber man hat sich der Realität trotzdem verpflichtet. Hier gibt es einen Sender, der ist so vergleichbar vielleicht wie News in Deutschland, dieser Reichelt-Portal, nur noch extremer, die halt so eine rechte Erzählung haben. Und es gibt Leute, die schauen nur diesen Sender an, nur diesen Sender. Die haben eigene Zahlen, die haben eigene Umfragen, die haben eigene Ratingzahlen, die haben alles anders. Das sind Sachen wie Proteste passieren nicht, über die wird nicht berichtet. Dafür wird über andere Sachen berichtet. Ich als jemand, der diesen Sender nicht schaut, sondern die Sender schaut, die bei denen wiederum als Lügenmaschinerie gelten. Und diese Leute haben überhaupt sich nichts mehr zu sagen oder keine gemeinsame Gesprächsgrundlage mehr. Also meine Nachbarn, meine Nachbarschaft und so. Ich kann mit diesen Leuten nicht zusammensitzen und über Politik reden. Weil auf alles, was wir schauen, schauen wir aus völlig unterschiedlichen Perspektiven und sehen auch was völlig Unterschiedliches darin. Also ein Beispiel, diese diese Geschichte, die gerade hochgekocht ist. Ich weiß nicht, darüber wurde bestimmt auch in Deutschland berichtet. Es gab diese Vorwürfe gegen israelische Soldaten, einen palästinensischen Gefangenen gefoltert zu haben und einen israelischen Journalisten, der einen Bericht darüber gemacht hat und da auch Bilder von Überwachungskameras eingespielt hat. Es war die große Frage, wie das, wie diese Bilder überhaupt in seine Hände gelangen konnten. Das ist nochmal ein ganz eigenes Drama, weil tatsächlich die oberste Anwältin, Militäranwältin, das selber weitergegeben hat, aber behauptet hat, sie wüsste nicht, wie das rausgekommen ist und sogar in Eiderstadt die Erklärung am obersten Gericht abgegeben hat. Und die gilt natürlich jetzt den, also sie gilt den Rechten als Verräterin, die Israel den schlimmsten Image-Schaden in seiner Geschichte zugeführt hat. Und andere sagen, gab so einen großen Druck auf die Ermittler, dass es wichtig war, der Öffentlichkeit zu zeigen, dass es eben nicht um nichts geht. Dieser Journalist, der darüber berichtet hat, das ist heute der meistgehasste bei den Rechten. Es gibt mehrere Übergriffe inzwischen schon auf ihn und auf seinen Sender. Das ist der schlimmste Verräter. Andere Leute sagen, er ist ein Journalist, der seine Arbeit gemacht hat und letztlich für Pressefreiheit steht. Das sind so unterschiedliche Positionen und so unterschiedliche Sichtweisen, dass sie nicht mehr zusammengebracht werden können. Die Proteste haben Trump dazu gebracht, sich für die Freilassung der Geiseln einzusetzen und letztlich die Geiseln nach Hause gebracht, versus die Proteste haben der Hamas geholfen und letztlich dazu geführt, dass Israel einen schlechten Deal machen musste. Also wenn wir vor dem 7. Oktober krasse Auseinandersetzungen innerisraelische Auseinandersetzungen hatten, die wir heute haben, sind schlimmer. Und das ist zunehmend, dass die verbale Auseinandersetzung und die Hetze zunehmend auch zu Übergriffen führt. Und das ganz, ganz Gefährliche ist, dass diese Übergriffe zum Teil nicht verurteilt werden. Es gibt so einen rechtsradikalen Aktivisten, Mordechai David. Der geht zu Guy Pellick, diesem Journalisten, oder heute zu Gilad Karif, einem Abgeordneten von der Arbeiterpartei, und blockiert deren Auto und setzt sie auf die Motorhaube und belästigt die und attackiert sie. Und Minister aus der Regierung, Tali Gottlieb, sagt, wenn sie jünger wäre, würde sie ihn heiraten. Ja? Also nicht nur, dass sie es nicht verurteilen, sondern sie gutieren das. Bei der Anhängerschaft der Rechten wird es entweder offen gefeiert oder es wird gesagt, er macht im Grunde nur das, was die Linken die ganze Zeit gemacht haben, die letzten Monate. Ja? Also es fehlt an einer klaren Verurteilung. In letzter Nacht wurde eine Drohung, eine Riesendrohung an die Studios von Kanal 13 geschmiert. Also das ist schon nicht mehr schon nicht mehr nur eine verbale Auseinandersetzung. Und das, obwohl alle wissen, dass genau das mit zu den Gründen gehört hat, dass es überhaupt zu dieser Katastrophe kam. Und trotzdem macht man gerade so weiter. Alle, auch die Linken, die Rechten, kämpfen sich auf eine echt wirklich krassen Art und Weise auch über das Narrativ plus alle Auseinandersetzungen, die es vor dem 7.10. gab, die einfach noch wieder da sind. Danke, lieber Olli. Ja, also ich finde das sehr, sehr spannend, was du sagst. Es lässt einen natürlich sehr ambivalent zurück. Und ich glaube, also ich gebe dir da total recht, dass ohne sich zu vergegenwärtigen, wie die verschiedenen politischen Lager jetzt retrospektiv versuchen oder diskursiv versuchen, Deutungsmacht über den 7. Oktober zu gelangen und welchen Einfluss das auch wieder auf das Auseinanderdriften der israelischen Gesellschaft hat, glaube ich, sind die aktuellen Entwicklungen nicht zu verstehen. Deswegen herzlichen Dank von uns für diese Binnenperspektive, die du uns heute nahegebracht hast. Wir haben über ganz viel gesprochen, aber ich denke, es gibt noch ganz viel Raum jetzt auch ja für eine Diskussion mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Vielen Dank, Olli. Danke. Die erste Frage ganz konkret wäre: Kann man sagen, welche Teile der palästinensischen Gesellschaft derzeit im östlichen Teil des Gazastreifens lebt? Kannst du dazu was sagen? Der östliche Teil ist der von Israel kontrollierte Teil. Ich kann sagen, wer da nicht ist, die Hamas. Das ist der Unterschied. Beziehungsweise in Rafiach sind sie in dem gelben Teil, aber unter den israelischen Truppen in einem Tunnel und werden da Berichten zufolge dezimiert. Es gibt demnächst irgendwelche wieder neue Verhandlungen. Die letzte Verhandlungsrunde ist gescheitert. Die Amerikaner haben die Israelis darauf verpflichtet, den Abzug zu gewähren. In Drittland, dann hat sich kein Drittland gefunden, das die aufnimmt. Jetzt sitzen die da immer noch, also die noch leben, sitzen immer noch unter der israelischen Armee. Aber oben, oberirdisch, ist die Hamas kein Faktor mehr im israelisch besetzten Teil vom Gazastreifen. Die Hamas regiert in dem nicht von Israel besetzten Teil vom Gazastreifen. Das Abkommen sieht ja vor, dass Israel abgesetzt werden durch eine internationale Truppe, die dann die Kontrolle über den ganzen Gazastreifen übernimmt. Das Problem dabei ist, es gibt niemanden, der sich dazu bereit erklärt. Noch. Also die Amerikaner wollen in 500 Millionen oder was, eine riesen Base bauen, direkt an der Grenze für die Truppen. Das Problem ist, es gibt diese Truppen nicht. Genauso wie es auch noch keine Regierung gibt, die den Gazastreifen regieren wird. Also dieses Abkommen, wie es, also diesem Abkommen fehlt es noch an Akteuren, mit denen es umgesetzt werden kann. Zukunft für die Palästinenser im Gazastreifen ist, würde ich mal sagen, sehr, sehr ungewiss, weil verschiedenste Szenarien denkbar sind. Die Hamas wird am liebsten das so weit rauszögern. Das ist ja so eine Taktik, die sowieso haben. Das muss irgendwann als Status quo akzeptiert, so wie es ist. Die Israelis wollen das unbedingt verhindern, dass es so ein Status quo wird. Arabische Akteure wiederum sagen, dass sie ihre Unterstützung mehr oder weniger davon abhängig machen, dass den Palästinensern irgendwie glaubhaft versprochen wird, dass sie einen Staat bekommen. Das wiederum spaltet dann die Meinung in Israel und auch in der Regierung, wo es eben Teile gibt, die dann sagen, okay, wenn das der Preis ist für die Normalisierung, zum Beispiel mit Saudi-Arabien, dann muss man ihn zahlen. Eine Mehrheit von den Leuten in der Regierung sagen, das ist ein Preis, der zu hoch ist für die Normalisierung mit Saudi-Arabien. Das heißt, man weiß nicht, wie es weitergehen wird. Für die Palästinenser im Gazastreifen, für die Israelis, für die Leute im Nahen Osten sind verschiedene Szenarien denkbar. Danke, Olli. Dann gibt es als nächste Frage die Frage zur beiden Regierungen. Wie können wir besser verstehen, warum, dass das Abkommen damals noch nicht zustande kam? Es war ja eigentlich auch erklärtes Ziel von beiden, ein Abkommen zu schaffen. Wieso Biden klappt hat ein es Abkommen geschafft. aber nicht? Im November 23 kamen die ganzen Kindergeiseln, Ausnahme der Bibas-Kinder, frei und die Frauen, mit Ausnahme der Beobachterin und zwei Zivilistinnen. Und auch damals, war das Abkommen größer angelegt. Das heißt, es hätten noch mehr Menschen freikommen sollen im November 23. Das war etwas, womit man Biden Kredit geben kann für diese Befreiung. Aber das ist, wenn man sich so Konflikte anschaut, in denen große Anzahl von Geiseln genommen werden, oft so, dass die geiselnehmende Seite dann einen Teil der Geiseln dann freilässt. Und dann war es schon klar, diesen Teil, den sie zurückbehält, der wird viel schwerer zu befreien sein. Dieses Abkommen, das im Januar, Februar umgesetzt wurde, dank Trump umgesetzt wurde, ist ein Abkommen, das nicht Trump ausgearbeitet hat. Das wurde von Biden und im Grunde auch von Israel mit Biden zusammen ausgearbeitet, dieser Drei-Stufen-Plan, und der wurde nur nie umgesetzt unter Biden. Wie gesagt, die Israelis hatten eine andere Priorität. Für die Umsetzung hätten sie auf die Eroberung von Rafiach und die Einnahme vom Philadelphia-Korridor verzichten müssen, beziehungsweise sich bereit erklären müssen, vom Philadelphia-Korridor sich wieder zurückzuziehen, und haben sich damit nicht einverstanden klärt. Und natürlich auch die andere Seite hat ständig ihre Spielchen und ihre psychologischen Spielchen gespielt, um das Ganze in ihre Propaganda-Anstrengungen und ihren parallel zum Krieg verlaufenden Propagandakrieg dann eingewoben. Auch auf die Seite, auch dass diese Seite zugestimmt hat, ist im Grunde Trump zu verdanken, der einfach gesagt hat, wir bereiten euch die Hölle auf Erden in Gaza, zu einer Zeit, wo Biden vielleicht noch irgendwie sowas nicht gesagt hätte. Vielleicht gesagt hätte, das ist schon die Hölle auf Erden, das kann nicht schlimmer werden. Das sind so Konventionen, oder so diplomatische Konventionen, die Trump nicht groß gejuckt haben. Aber zu sagen, das wird die Hölle auf Erden, und dadurch die Hamas auch dazu gebracht hat, dem zuzustimmen. Und wie gesagt, auch bei der letzten Geiselfreilassung jetzt am 13. Oktober war der Druck auf die Hamas, auch der militärische Druck durch Israel und der diplomatische, durch Amerika vermittelte Druck von der Türkei, Katar und Ägypten auf die Hamas mit entscheidend. Es sind ja nicht nur die Israelis, aber Biden konnte weder die eine noch die andere Seite dazu bringen, diesem Abkommen zuzustimmen. Er hat es ausgearbeitet. Das ist im Grunde war er ist der Architekt dieses Abkommens. Aber es wäre nicht durchgesetzt worden, wenn Trump nicht Präsident geworden wäre im Januar, Februar. Und auch dass alle Geiseln jetzt zurück sind, bis auf drei nicht lebende Geiseln, das ist Trump zu verdanken. Danke, Olli. Es kommt noch eine weitere Frage nach der ja aktuellen Strategie der Hisbollah und was wir auf dieser Konfliktlinie ja in nächster Zeit zu erwarten haben. Kannst du dazu ein paar Worte sagen? Das ist eine große Sorge der Israelis. Ich möchte dem was vorschieben. Ich bin oft in den Kibbuzim im Umland von Gaza, und da gibt es viele Leute, die sich nicht sicher sind, ob sie zurückkommen. Und es gibt welche, die nicht zurückkommen wollen. Und es gibt Leute, die zurückkommen wollen, aber sich nicht sicher fühlen. Es ist nicht so, dass die Israelis sich jetzt an den Grenzen sicher fühlen. Das ist nicht anders an der Nordgrenze. Da weiß ich es nicht aus der direkten Erfahrung, aus der direkten Begegnung, sondern aus den Nachrichten. Die Leute im Norden fühlen sich nicht sicher. Und auch die Leute hier im Zentrum, die auch betroffen werden von einer neuerlichen militärischen Auseinandersetzung mit der Hisbollah oder dem Iran oder einem anderen Proxy vom Iran oder allen zusammen. Es gibt hier Leute, die wirklich Angst haben davor, dass das wieder anfängt, dieser Krieg. Und es gibt ja auch Indikatoren, dass der Iran und die Hisbollah versuchen, sich zu rehabilitieren und ein neues Bedrohungsszenario zu schaffen. Die Israelis als etwas, das am 7.10. gelernt werden musste unter den schlimmsten denkbaren Umständen, war, dass die bis dahin betriebene Politik der Abschreckung und der angemessenen Vergeltung nicht funktioniert hat. Also wenn die Hamas geschossen hat, dann hat die Israelis, was weiß ich, zwei leere Lagerhäuser in Gaza zerstört, und auch im Norden wurde nicht unverhältnismäßig zurückgeschlagen. Das ist jetzt anders seit dem 7.10. Das ist ein anderes Sicherheitskonzept, auch im Kopf der Leute. Es muss alles getan werden, dass es nicht dazu kommt, dass die überhaupt in die Lage kommen, eine Gefahr zu sein. Und mit unverhältnismäßig, also es wird auf jeden Vorfall dann mit unverhältnismäßiger Gewalt reagiert, und das ist auch richtig und gut so. Und das geht hoffentlich weiter, weil manche Israelis auch befürchten, das ist irgendwie alles nur jetzt, und irgendwann wird es wieder so in die Bahn gelenkt werden, die mehr oder weniger zurück der alte Konstellation wiederhergestellt werden. Man hat die Hisbollah nicht besiegt. Also man hat diesen Krieg dann nicht so lange geführt, bis er völlig besiegt ist, was auch wieder was ist, was die Leute gefragt haben: Warum muss die Hamas bis zum letzten Mann besiegt werden, wenn die Hisbollah nicht bis zum letzten Mann besiegt werden mussten? Also damals, als es noch darum ging, warum muss man so lange weiterkämpfen, kann ich die Geiseln rausholen? Und auch im Iran wurde ja das Regime nicht gestützt, aber sie wurden eben geschwächt, sie wurden ganz stark geschwächt, und Israel ist jetzt natürlich daran interessiert, dass die schwach bleiben und auf jeden Fall, dass sie nicht wieder stark werden und dass sie nicht wieder eine Bedrohung werden. Aber man hat jetzt eine Konstellation, wo man plötzlich jetzt auch die Kataris und die Türken bald im Gazastreifen direkt an der Grenze hat. Und eine Situation, die den Leuten nicht irgendwie das Gefühl vermittelt, dass sie jetzt wirklich sicher sind. Und es liegt für die Leute im Bereich des Möglichen, dass diese Kriege wieder, also gegen Hisbollah und oder gegen den Iran wieder aufgenommen werden, dass es wieder eine Reihe von Angriffen gibt und wieder eine Reihe von dann Angriffen auf Israel. Und das natürlich, wenn man 2 Jahre Krieg hinter sich hat, wie wir, Raketen und jeden Tag Beerdigungen und Gefallenen und allem, was passiert ist in den letzten 2 Jahren. Entführte, die misshandelt werden, und Entführte, die ermordet werden, und die Überlebenden, die zurückkommen und ihre Geschichten erzählen. Und die vielen jungen Soldaten, die fallen, und die Evakuierten und die Traumatisierten und die Verletzten, das sind ja alles so, das hinterlässt ja alles so Narben. Also es ist jetzt die Überlebenden und die Angehörigen und so, von denen rede ich jetzt nicht, ich rede einfach von den Israelis, ja, von den Israelis selber, von mir, von anderen, von meinen Nachbarn, von meinen Kollegen und von meinen Freunden, alle in unterschiedlicher Ausprägung irgendwo einen Dachschaden davon getragen in den letzten 2 Jahren, und dann ist der Blick aber nicht auch immer irgendwie ein rationaler auf das, was passiert, sondern auch ein Stück weit geleitet von Sorge, weil, naja, in den letzten 2 Jahren sind Sachen passiert, die man sich nicht hat vorstellen wollen und können. Und wenn man sich irgendwie angefangen hat, sich vorzustellen, dass es bald nicht mehr schlimmer kommen kann, dann wird es immer noch schlimmer. Und irgendwann hat man nur noch das Schlimmste erwartet, und dann hat das dann auch geliefert bekommen. Das heißt, dieser Switch irgendwie, was ja auch interessant war, die Frage irgendwie, und wenn das vorbei ist, und dann fangen wir wieder von neuem an. Und jetzt ist es vorbei, aber diese Stimmung, die ist halt nicht jetzt irgendwie, ah, okay, jetzt ist der Krieg vorbei, jetzt herrscht wieder eine ganz andere Stimmung, herrscht sie nicht. Es ist immer noch so ganz stark unter dem Eindruck der letzten 2 Jahre. Also bis die Leute sich hier sicher fühlen, das wird noch dauern. Und wenn sich's überhaupt einstellen wird und wie gesagt, und auch in den Nachrichten, also das genau entsprechend gelesen werden, aber die auch ganz objektiv irgendwie aufzeigen, hier, da kann man, haben Iraner das erklärt und da hat der neue Hisbollah-Generalsekretär das erklärt, also was alles, die haben sich nicht damit abgefunden, was sie verloren haben. Und es ist schon irgendwie die Sorge, dass es wieder losgehen könnte. Aber ich kann keine Einschätzung dazu geben, wie objektiv realistisch das ist, dass wir bald wieder Krieg mit dem Iran haben. Ich habe ja keine Geheimdienstinformationen und keine, bin nicht in diesen Ausschüssen, wo dann irgendwelche Dokumente und Einschätzungen vorgelegt werden, anhand derer man dann diese Frage beantworten könnte. Ich kann nur sagen, dass nach dem, also dass viele Leute Angst davor haben, dass es nicht das Ende sein wird, des Krieg gegen Iran und Hisbollah. Danke, Olli. Abschließend haben wir noch eine Frage zur Zukunft des Gazastreifens. Wie werden denn, oder wie wird das Thema Umsiedlung diskutiert? Die Frage, die im Chat kam, und gibt es Perspektiven mit Hilfe von Trump, vor allem die Hamas-Unterstützer umzusiedeln? Aber ich gebe dir natürlich recht, du hast es vorhin gesagt, die Einschätzung, dass man da teilweise da eine Trennung irgendwo eine künstliche ist, was die palästinensische Zivilbevölkerung angeht. Also in diesem 20-Punkte-Plan, da steht drin, dass niemand gegen seinen Willen umgesiedelt werden wird. Und es wird auch nicht passieren. Es wird auch nicht passieren. Es werden alle Araber, mit denen Trump gerade dicke ist, dem gesagt haben, dass es nicht akzeptabel für sie ist. Und es steht jetzt auch so explizit in diesem 20-Punkte-Plan. Also diese Idee ist gegessen, die es gab. Und die wird da entsprechend nicht mehr diskutiert. Als dieser Plan zum ersten Mal geäußert wurde, hat man zwar auch nicht so für möglich gehalten, aber der hat schon so ein bisschen sich mit dem gedeckt, was man eigentlich gern hätte. Und da war so ein bisschen die Hoffnung Mutter des Gedankens auch so, vielleicht passiert es ja doch und vielleicht findet man irgendwie eine neue Bleibe für diese Leute. Diskutiert, diskutiert. Also zu der Zeit, als dieser Plan vorgebracht wurde, war sowas nicht irgendwie rational zu diskutieren. Und man tut den Israelis sehr Unrecht, wenn man ihre Reaktion darauf damals irgendwie jetzt gegen sie wendet, ohne den Kontext auszuleuchten. Wir waren in Yer Oz einmal mit ein paar Leuten, bekannteren Leuten und Vortragenden, die man so kennt, und wurden da von der Mutter von zwei Kindern geführt, die entführt wurden. Die hat so erklärt, den Bunker gezeigt, aus dem ihre Söhne entführt wurden und was mit ihnen geschehen ist, und uns die Propagandavideos gezeigt, die man mit ihren Söhnen gedreht hat. Und die hat gesagt, damit ist so eine Kibbutznik, jemand aus unserem Lager, würde ich sagen. Weil die hat dann auch irgendwann in einem Nebensatz gesagt, und was sie so laut gedacht hat, ob sie wieder zurückkommt oder nicht. Und dann sagt sie, also es ist aber schwer vorstellbar, dass ich zurückkomme, solange auf der anderen Seite 2 Millionen Palästinenser sind. Deren Frau, einer von ihren Söhnen wurde von Zivilisten entführt. Ja? Und es ist im westlichen Negev, im Umkreis von Gaza, das ist vis-à-vis, vis-à-vis. Man steigt in Magen auf einen Hügel, man sieht auf Khan Yunis. Man steigt irgendwie in der Nähe von Sa'ad auf so einen Hügel, wo heute ein Denkmal für die ermordeten Beobachterinnen ist, und sieht auf Gaza Stadt und die einzelnen Viertel und darüber hinaus aufs Meer. Das ist ein Steinwurf entfernt. Ja? Und dass das ein ungutes Gefühl bei den Leuten auslöst nach dem 7. Oktober, und dass sie natürlich irgendwie, das ist ein Unsicherheitsfaktor, dass sie überhaupt da sind. Das ist ja auch klar. Und im Grunde war es einfach, dass man das unterstützt hat. Also man hat diese Idee unterstützt, man hat vielleicht darüber diskutiert, ob das überhaupt realistisch ist. Und ist dann, wenn man diskutiert hat, war ich zu dem Schluss gekommen, dass das nicht realistisch ist, aber das war so ein Ausdruck von dem, was man eigentlich sich irgendwo, was man sich irgendwo gewünscht hat. Also wie gesagt, die Sympathien für die Palästinenser sind gerade nicht so ausgeprägt hier. Danke, Olli. Wir haben noch eine abschließende Frage, die ich gern dran nehmen würde. Da geht es darum, natürlich konzentriert sich ja die öffentliche Diskussion ganz stark auf die Hamas und deren Entwaffnung. Aber wie steht es eigentlich um die anderen Terrororganisationen, also zum Beispiel den islamischen Dschihad? Sieht das Abkommen auch vor, gegen die vorzugehen und fordert es auch deren Entwaffnung? Oder gibt es da Nuancen, die wir besprechen sollten? Also es gibt Unterschiede zwischen den einzelnen Terrororganisationen, aber die Hamas ist die dominierende Terrororganisation im Gazastreifen, der sich die anderen letztlich zu fügen haben. Der islamische Dschihad war eher dagegen, dieses Abkommen anzunehmen. Aber die Regie führen auf palästinensischer Seite ist die Hamas. Also die islamischen Dschihad, die haben eine viel engere Bindung noch an den Iran, aber es ist eben im Vergleich zur Hamas eine schwächere Gruppe, die sich entsprechend zu fügen hat. Das heißt, wenn die Hamas entscheidet für alle, die mussten, also der Dschihad hatte ja auch Geiseln, der Dschihad hatte ja auch Geiseln, die auch dann freigekommen sind. Und der Dschihad hatte auch tote Geiseln, die zurückgeführt wurden. Die Hamas hat es beschlossen, dass die freigelassen werden für ein Ende vom Krieg und für einen Rückzug von den Israelis auf die gelbe Linie. Und dem hatten sich die anderen Terrorgruppen dann zu fügen. Also ich sage es nicht zu beugen, aber zu fügen. Die Chefs im Gazastreifen sind die Hamas. Und die sind der Adressat. Und das sind diejenigen, gegen die dann eine andere Terrororganisation nicht sagen kann, nee, wir machen jetzt was völlig anderes. Okay, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und wollte auch nochmal erwähnen, weil ich nicht weiß, ob das alle wissen, dass du halt heute auch live aus Israel berichtet hast, was für uns natürlich ja einfach ein großer Gewinn ist, dich dazu da zu haben und einfach auch die Möglichkeit zu haben, mit dir hier so ins Gespräch zu kommen. Genau, also ich glaube, wir haben alle viel Input bekommen, viel Stoff, um die Situation besser zu verstehen. Und ja, ich bedanke mich bei allen für die Teilnahme, fürs Zuhören, für die guten Fragen und wünsche euch allen einen schönen Abend. Ich bedanke mich übrigens auch. Das ist, also es gibt ja verschiedene Arten, mit sowas fertig zu werden. Und bei mir ist, also wenn ich so erzähle, das ist eigentlich auch ganz gut für mich, muss ich sagen.